die rote Sonne in der Mühle versinkt dann nur für dich, gibt es nie mehr Krieg. Du meine Ostpreußen, Ostpreußen, Bernsteine schlagen mein Heimatland, Ostpreußen, Ostpreußen, Bernsteine schlagen mein Heimatland. Nun stehen wir Enkel vor manchem verwitterten Grab, schaut vielleicht ihr Ahnen vom Himmel auf uns herab, ist auch die Heimat Erde.